herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Uncasts. Diesmal die Episode 260. Titel habe ich noch gar nicht. Tja, wird eine kurze Uncast-Folge diesmal, aus einem ganz einfachen Grund, weil es schon total spät ist. Also irgendwie ging heute gar nichts. Ja. Naja, Temperaturen, ihr wisst ja schon, ne? Tja, da muss ich hier mal meine Klimaanlage wohl reparieren, die ich nicht habe. Naja, egal. Cool, also Themen. Tja, das Sommerloch merkt man natürlich auch bei den News, ganz klar. Deswegen als Thema vielleicht etwas, was total unspektakulär ist. Ja. Dell Venue 10, ja, 7000 Endtop oder Laptroid. Ja. Ich liebe Wortspielereien. Ja. Aber was ist denn jetzt das überhaupt mit diesem Dell Venue? Ganz einfach, das ist ein Android-Tablet. Ja. Und das hat als Besonderheit die direkte, ja, wie soll ich mal sagen, Undock-Möglichkeit für eine Tastatur. Wäre untertrieben, denn das ist quasi zu verbinden mit einer speziellen Tastatur von Dell, und dann hat man quasi einen Laptop, so richtig zum Zuklappen, ja, aufklappen, dann richtig wie ein kleiner Notebook, ja, und dann hat man also das, ja, sag ich mal, typische Problem. Man hat ein Android-Gerät mit Tastatur und Maus. Touchpad ist natürlich auch dabei. Und dann geht man eben davon aus, dass man das so nutzen kann, wie ein Notebook. Das ist natürlich falsch. Ja. Was mich ein bisschen schockiert hat, ist natürlich ganz klar, bei so einem Gerät, das auch noch Richtung Laptop aussehen geht, ja, die Leistung 2,3 GHz Quad-Core Intel Z3580 CPU mag ja noch sein. Intel HD Graphics GPU ist schon wieder, naja. Aber 2 GB Speicher, das geht gar nicht. Und 16 GB interner Speicher bei einem Gerät, das mit zusammen mit der Tastatur $629 kostet, geht schon mal gar nicht. Ja. Sehr, sehr schade. Dafür ist das Display allerdings phänomenal. Für diese Größe, Moment, wo haben wir sie hier? 2560x1600 Pixel. Wenn man das jetzt mal auf den Laptop-Bereich da sich umschaut, dann sieht man ganz schnell, dass eben hier die Auflösung super genial ist. Das Dell Venue kommt von den reinen Performance-Tests, ja, von 3D Mark iStorm kommt man, ja, sagen wir mal, mit 21.004 Punkten wohl, naja, ins Mittelfeld, sag ich mal. Aber, naja, diese Benchmarks, die sind ja nicht sehr aussagekräftig, sag ich mal so. Tja, was soll ich dazu sagen? Das Problem, was Dell macht, und dazu, deswegen ist es auch das Thema, dann werde ich mal ein bisschen allgemeiner. Das Gerät selbst ist sehr gut als Tablet, also das heißt sehr gut, das Gerät ist ausreichend gut, als Tablet sicherlich auch okay. Ja, wie gesagt, der Speicher geht gar nicht, aber gut, ja. Die Erwartungen, die halt hier besonders hochgeschraubt werden, das kommt durch die Tastatur mit dem Touchpad, weil man dann einfach erwartet, dass die Leistung entsprechend höher ist. Aber das Problem ist auch wo ganz anders bei diesen ganzen Geräten, die eben so in dieser Laptop-Aufmachung hierher kommen. Android ist eben nicht als Notebook-Ersatz gedacht. Und deswegen gibt's auch etliche Probleme damit. Ja. Das fängt auch schon beim Browser an. Ja, der Browser ist auf einem Desktop beziehungsweise auf einem Chromebook um Längen besser als auf Android. Das muss man ganz klar sagen. Das soll aber nicht abwertend sein jetzt für den Chromebook für den Android Chrome Browser. Ja, im Gegenteil, der ist für Smartphones und für kleinere Displaygrößen, Tablets und so weiter, ist der super. Ist der besser als der Chrome-Browser auf einem Desktop-System? Natürlich, ja, weil er ist ja auch für was anderes gedacht. Nur das Problem ist, wenn man aus seinem Tablet, ja, eine Notebook macht, ja, dann erwartet man irgendwo auch den Notebook-Chrome-Browser. Das ist ein ganz großes Problem, denn mit Maus und Tastatur lässt sich eben alles ganz anders da bedienen. Da kommt man mit einem Pull-Down-Menü schneller zurande als mit einem Touchscreen-Display. Aber wenn man das gewohnt ist, ist das auch der Grund, warum ich zum Beispiel gar nicht erst probiere, mit einem Tablet zu recherchieren. Ich meine, gelogen, ich habe es natürlich schon mal probiert, das ist katastrophal, ja. Und das geht alles einfach besser. Dafür würde ich noch einmal im Traum auf die Idee kommen, den Laptop unter den Arm zu nehmen und damit geocachen zu gehen und CGeo zum Beispiel zu benutzen. Das wäre vollkommener Blödsinn, ja. Und deswegen ist bei mir da die Grenze schon da, genau wie bei Google eben auch. Ein Android-Gerät ist kein Notebook. Und der Chromebook ist kein Android-Gerät. Ja, es gibt zwar so immer so ein paar Sachen, wo sich da auch jetzt überlappen, und da wird ja auf beiden Seiten auch gearbeitet, dass so ein paar Apps da funktionieren. Ja, das ist ja auch ganz okay. Nur es ist dann kein richtiger Notebook, wenn man so ein Android-Gerät hat. Also als Tablet ist das hier gerade noch so okay, aber hier wird eben von Dell wieder viele Hoffnungen, sage ich mal, geweckt, und die werden nicht erfüllt werden können durch dieses Gerät, ganz einfach. Dell ist ja nicht, sind ja nicht die einzigen, die so ein Gerät anbieten oder immer wieder propagieren. Auch sogar so Firmen wie Samsung haben immer wieder in ihrer Werbung schöne Tastaturen und so weiter und so weiter. Das mag bis zu einem gewissen Grad auch noch okay sein, nämlich dann, wenn die Tastatur tatsächlich nur für die Texteingabe eigentlich gedacht ist, ja. Aber jetzt nicht das ganze Tablet genutzt werden soll irgendwie als Notebook, ja. Der genau dasselbe Problem, wobei da etwas besser gelöst, muss ich ganz klar sagen, ist bei der Microsoft Surface ja so der Fall. Aber auch das ist natürlich hat bei den Benutzern auf wenig Gegenliebe gestoßen, nämlich das sieht man bei dem Windows 8. Ja, da jammern die Leute rum, weil das eben Kachelbedienung hat und eben sich so bedienen lässt wie das Tablet. Aber man möchte das ja nicht. Man möchte ja ein Desktop-Gerät haben. Ja, und auf dem Surface wiederum, auf dem Tablet, ist das dann wieder ganz vernünftig. Aber wenn man da jetzt zum Beispiel die Windows-Oberfläche, so wie sie die Leute offenbar gerne hätten, drauf machen würden, das wäre eine Katastrophe. Ein Start-Button, Touchscreen, also nee, das ging ja schon mal schief, ja, mal davon abgesehen. Aber ich bin einfach überrascht, dass die Firmen immer wieder probieren. Ich weiß halt nicht genau, was ich davon halten soll. Deswegen kann ich auch sagen, das Dell Venue ist ein Tablet, das man durchaus in Betracht ziehen kann. Aber wer das als Notebook-Ersatz haben möchte, der sollte sich lieber ein Chromebook zulegen. Chromebook ist da die bessere Alternative dazu, wenn man ein System sucht, das eben ein bisschen schlanker, ein bisschen ranker ist als jetzt eine vollwertige Installation, zum Beispiel mit Linux, wobei die kann auch sehr, sehr schlank sein, ja. Da ist es dann doch schon besser, auch vom Sicherheitsaspekt her, ist das Chrome OS dann einfach nochmal einen ganzen Tacken besser abgestimmt auf eben diese Notebook-ähnliche Bedienung. Die Geschwindigkeit ist ausgezeichnet. Der Chrome-Browser hat eben die gewohnte Bedienung mit Tastatur und Maus beziehungsweise Touchpad. Zusätzlich kann er natürlich auch ein paar Touchscreen-Funktionen, zum Beispiel wenn man ein Chromebook Pixel hat. Aber ansonsten merkt man das schon, dass eben Chrome OS ausgelegt ist auf die Notebook-ähnliche Bedienung, und somit ist das Arbeiten daran, und ich meine jetzt das Arbeiten daran, wesentlich besser. Also damit kann man auch recherchieren, damit kann man auch einen Podcast zusammen zimmern, ja, ganz klar. Selbst Aufnahmen auf dem Android-Gerät, muss ich ganz klar sagen, da fehlt mir so ein bisschen die Software, ja. Die Web-Apps laufen nicht vernünftig im Browser und. Also da ist einfach, da merkt man es dann doch einfach, dass es eben Grenzen gibt. Das ist auch nicht negativ gemeint gegenüber Android. Im Gegenteil sogar. Ja. Wenn ich mir das angucke, wie manche sich abrackern, mit einem iPad irgendwas zu machen, was sie mit ihrem um mal bei Apple zu bleiben, mit ihrem Mac in Windeseile machen könnten, viel komfortabler und viel schneller und genauer, ja, dann friemeln die da mit dem iPad rum, nur weil es hip ist, ja, wollen sie das da drauf machen. Katastrophal. Ja, wirklich schlimm. Also ich meine, wer es hinkriegt, auf einem Tablet ein super schönes Bild zu malen, ja, das sollte wirklich mal so ein Wacom Graphics Tablet nehmen und an seinen Desktop Computer gehen und es dort benutzen. Dann wird der Kunstwerke vollbringen. Gut, ja, Chromebook, bessere Alternative, anscheinend hat da auch eine andere Firma noch dran gedacht, ja, ganz lustig, und zwar soll ein Tegra X1 Chromebook kommen, also mit dem Nvidia X1 Prozessor, ja, und ja, das ist natürlich sehr interessant, weil der hat schon ein bisschen Power. Ich weiß allerdings auch nicht genau, ob der wirklich gut ist für jetzt die Chromebook-Anwendungen zu machen. Ist ja eigentlich auch ein Mobile-Prozessor. Aber ich denke, er wird's gut hinkriegen. Übrigens wird an diesem Gerät gearbeitet unter dem Codenamen Smaug. Ja, was darauf hindeutet, dass bei Google natürlich wieder Tolkien-Fans am Werk sind, ne? Guter Codename. Es hätte sicherlich von der grafischen Seite her vor allem immense Vorteile, denn da hat der Chromebook vielleicht noch ein bisschen was zu beißen dran, jedenfalls die normalen Chromebooks. Der Chromebook Pixel ist da natürlich weit vorne. Aber der X1-Prozessor hat genug Power, um das alles zu managen. Und das wäre auch, denke ich mal, eine gute Alternative dann. Also wer jetzt denkt, ein Notebook wäre schon nicht schlecht, aber ich brauche hier ja kein komplettes Betriebssystem drauf, ja, der kann das machen. Die Cloud wird ja immer beliebter, ja, Vorsicht natürlich, ganz klar, ich will immer wieder die Warnung bringen, auch wenn es natürlich jeder selbst entscheiden muss und soll und hoffentlich auch darf in Zukunft, ja, das weiß man in Deutschland nie genau, die Cloud zu nutzen. Man legt dann natürlich die Daten dann ab auf den Server. Das darf man nicht vergessen bei Chromebooks. Wenn er aber sagt, okay, nee, das ist kein Problem, dann muss ich sagen, sind diese Chromebooks doch ihr Geld wert und man kann auch richtig damit arbeiten. Das wird immer wieder gezeigt. Also zum Beispiel Schulen in den USA haben damit schon große Erfolge erzielt, weil die Geräte eben nicht so teuer sind, extrem wartungsarm, sehr, sehr sicher sind. Also da gibt es keine nennenswerte Bedrohung durch Malware oder Viren etc. Und das ist schon ein optimales Gerät für bestimmte Anwendungen. Ja. Die Anwendungen werden übrigens auch immer mehr, wird immer weiter ausgedehnt, was so möglich ist. Ja. Mittlerweile gibt es sogar schon Möglichkeiten, richtige Videoanwendungen zu nutzen und auch für den Audiobereich gibt es einiges. Das hat damit zu tun, weil immer mehr webbasiert angeboten wird. Also weniger mit dem Chromebook, aber natürlich ist das da eben davor vorteilhaft zu nutzen. Gut. Damit komme ich mal zu den News. Zwar Änderungen in Gmail, möglicherweise ist das ein Vorbote für die neue Hangouts-App, die leider immer noch nicht da ist. Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass es vielleicht noch vor dem Podcast kommt, aber nein, die haben nicht gewartet, bis ich mit dem Netcast fertig bin. Nein, sondern die mussten das ja... müssen das dann noch später machen. Ja, also was fällt Google nicht ein? Nein, neue Themes sind auf jeden Fall mal jetzt verfügbar für Gmail. Ja, und Emojis, habe ich schon in Darius Wochensicht gesagt heute, sind jetzt auszuwählen. Meiner Meinung nach extrem wichtig, die Emojis, auch wenn bei einigen Hardcore-Usern verpönt, muss ich ganz klar sagen, dass Emojis sehr, sehr wichtig sind, für die meisten Leute sogar entscheidend. Ja. Und gleichzeitig natürlich auch für die Kommunikation sehr, sehr wichtig, denn da wäre so manches Missverständnis geklärt von vornherein, wenn man denn genug Emojis nutzen würde. Ja. Stattdessen schreibt man einen sarkastischen Text und denkt halt alle Leute müssten das verstehen, dass es Sarkasmus ist und freut sich dann vielleicht sogar, wenn es einer nicht versteht, ja, weil man dann scheinbar den geistigen Intellekt doch schon für sich gebucht hat, ja. Aber das ist halt nun mal nicht so und das kann auch ganz dumme Situationen bringen, weil man kann eben Emotionen im Internet nicht ausdrücken ohne Emojis. Deswegen gibt's die. Ja. Hier kann ich sprechen, ja, mit Betonungen. Ne? Dann wisst ihr gleich, ob sarkastisch gemeint ist oder nicht. Aber im Internet, wenn ich das schreibe, was ich so sage, ja, dann könnte das ganz anders verstanden werden. Gut, aber wieso komme ich jetzt drauf, dass dieses Hangouts dass diese Änderung in Gmail auf die neue Hangouts-App hindeutet? Guckt euch mal die Emojis genauer an und dann werdet ihr feststellen, dass einige sich geändert haben. Die sehen jetzt anders aus. Das ist gar nicht so ohne. Da ist zum Beispiel ein Smiley drin, den ich oft benutze. Der hat in der vorigen Version noch einen ganz anderen Ausdruck, also in der momentan in der Hangouts-Version, einen ganz anderen Ausdruck als bei Gmail jetzt. Au, au, au. Ja, das ist nicht gut, finde ich. Das ist nicht gut. Und da kann es aber, oder ist es sehr wahrscheinlich, dass das ein Zeichen dafür ist, dass die Emojis in Hangouts 4.0 sich auch ändern werden. Ja. Ich bin auch schon sehr gespannt auf diese Hangouts-Version 4.0, wobei ich befürchte, dass ich mal wieder enttäuscht wird, weil ich einfach viel zu viel erwarte. Was wird denn das sein? Ja, ein paar kleine Änderungen und das war's. Ja. Und ich erwarte hier einen riesen, großen Hype darum. Tja, ja. Das werden wir dann sehen. So, ich sehe gerade, dass ich ganz leise bin hier am Mikrofon, bin noch nicht nah genug am Mikro. Ich sage, heute ist es echt zu heiß für mich. Ja, Samsungs Tizen oder Tizen Geist, der spukt weiter herum. Ich weiß nicht, was da Samsung macht. Ist das ein Druckmittel gegen Google oder irgendwas? Die setzen bei vielen Geräten so die Aussage in Zukunft auf Tizen oder Tizen. Auch bei einigen Smartphones wollen sie das tun, aber hauptsächlich im TV-Bereich, Kameras, Smartwatches und sogar ein Kühlschrank ist abgebildet, ja, bei denen dann eben Tizen laufen soll. Ein paar Telefone sollen eben auch noch rauskommen, aber im Niedrigpreissegment. Ich kann so ganz, kann ich nicht verstehen, was Samsung macht. Allerdings ist vielleicht die Intention etwas verständlicher, um sich eben nicht vollständig abhängig zu machen von Android. Aber sagen wir mal ehrlich, das Tizen ist einfach nur ein Gespenst, das hier rumspukt, ja. Ein Telefon mit dem Z1, ja, gibt's auf dem Markt und die Smartwatches mit Tizen sind auch schon irgendwo, weil es halt keiner merkt, dann werden sie trotzdem noch gekauft. Also muss kompatibel sein, im Prinzip. Und ich weiß ja nicht. So richtig, Samsung sollte sich lieber auf andere Sachen konzentrieren. Die können zwar viel machen, aber vielleicht sollten sie ein paar Ressourcen mehr für andere Sachen verwenden, statt hier mit diesem Tizen etwas ständig in die Köpfe der Leute zurückzurufen, was dann doch wieder nichts wird. Ja, ganz einfach. Huawei ist aber sicher, dass mit dem Honor 7 was gerissen wird, ja, mit einer 20-Megapixel-Kamera, ja, zum Beispiel, bietet es 5,2-Zoll Display mit 1080p Auflösung, dann doch schon interessante Möglichkeiten, sofern die Kamera dann auch wirklich so gut ist, wie sie das hier verspricht. Ein 64-Bit-Prozessor, Kirin 935 Chipset, also die eigene Entwicklung von Huawei, die sind gar nicht schlecht, das muss man schon sagen. Mit 2,2 GHz getaktet, und 3 GB Speicher, tja, was soll ich sagen, ne? Ich sag's immer wieder, 1 GB fehlt, um die 64 GB auch irgendwie auszunutzen. Ja. Und je mehr Speicher, desto besser, aber mit 3 GB, das hätte man dann auch einen 32-Bit-Prozessor machen, egal. Gut, MicroSD-Karte Erweiterung ist natürlich auch vorhanden bei diesen Geräten. ein 6-Linsen-Modul mit Saphirglas über der Linse soll dann hier die Kamera schützen. Und eine Front-Facing-Kamera mit 8 Megapixel, das ist natürlich perfekt für die Selfies zu machen, ist ja klar. Fällt mir ganz gut, dass die Front-Facing-Kameras jetzt auch immer mehr Megapixel bekommen, teilweise sogar eine LED-Flash und so weiter, weil egal, ob man jetzt Selfies Meister ist oder so, man möchte da vielleicht doch nochmal in Bild von sich oder so machen, ja, und dann ist niemand griffbereit und ja, dann ist es schon cool. Auch wenn man es nicht so häufig macht. Und Videochat übrigens auch eine Sache, weil Videochat ist natürlich eine gute Kamera, ein absolut spitzen Feeling, wenn man das dann da so macht. Zumindest für den, der das Bild dann sieht, wenn der andere natürlich eine furchtbare Kamera hat, dann kommt das entsprechend auch so rüber. Naja, kann man nichts machen. Jo, also, was haben wir denn noch? 3100 mAh Akku ist da drin bei dem Honor 7. Mich hat es irritiert, ich dachte beim Honor 7, das wäre ein 7 Zoll Gerät, ist es aber nicht, ja. 5,2 Zoll, finde ich natürlich zu klein, aber es dürfte trotzdem für viele interessant sein dann, oder vielleicht gerade weil es nur 5,2 Zoll hat. $320 ist natürlich ein Traumpreis für das Teil und das relativiert auch alles mit dem 3 GB und so, also für den Preis kann man das schon empfehlen. Die noch mehr empfehlen kann man die 64 GB Version vom Honor 7, die kostet nämlich tatsächlich nur $400 und ist dann natürlich super günstig, ja, richtig schön. Gut, also wann und ob das Honor 7 hier bei uns rechtzeitig in die Geschäfte kommt, das weiß ich natürlich nicht, aber ich hoffe es mal für den Zettel. Ja, interessantes Spiel, Anki Overdrive nennt sich das, ja, und das ist eine Mischung zwischen so eine richtige physische Autorennbahn, ja, und virtuellen Erweiterungen, ja. Also es ist schwierig darüber was zu sagen, ich würde einfach mal sagen, guckt euch das Video an, auch von Gameswelt, die haben das recht gut hier rübergebracht. Und vielleicht, oder ich bin ganz sicher, dass es mehr bringt, als wenn ich euch jetzt hier tausende von Einzelheiten beschreibe. Das Video, das wird euch gleich zeigen, was das Sache ist. Und die spielen auch damit im Studio. Und da kann man sich dann ein viel besseres Bild davon machen. Ja, das Werbevideo sieht zwar viel, viel besser aus eigentlich, ja, aber faszinierend ist halt, dass die Autos mit dem Smartphone gesteuert werden auf dieser Rennstrecke und dann natürlich quasi am Bildschirm des Smartphones, ja, dann eben virtuell aufgepeppt werden können. Da geht's richtig zur Sache. Ja. Okay. Dann Chrome für Android. Ja, wenn wir es eben gesagt haben von einem Chrome-Browser, ich hoffe, das hat nicht jemand falsch verstanden, ich wollte da nicht einen Android-Chrome-Browser runtermachen, ja. sondern halt nur darauf hinweisen, ne? Ich habe doch richtig Angst davor, so richtig darauf hinweisen, dass es eben kein Vergleich ist zum Desktop-Chrome und dass der Desktop-Chrome auch unsinnig wäre, wenn der auf dem Android-Gerät laufen würde. Beides wäre schlimm, die eine oder die andere Richtung. Aber auf Android ist der Chrome-Browser jetzt 1 Milliarde Mal heruntergeladen worden. Jawohl, wieder eine App, die über 1 Milliarde Mal heruntergeladen wurde. Und wieder ist es eine Google-App. Außer Google-Apps haben es nur Facebook und Facebook Messenger und Twitter geschafft, diese Marke zu knacken. Ja. Die nächsten Apps, die erwartet werden, die die Marke knackt, ist Street View und Play Music. Ja, warum Street View? Das kann ich verstehen, ist doch integriert in Maps. Naja, keine Ahnung. Play Music, ja, und naja, gut. Schauen wir mal. Obwohl die noch ein bisschen was zu tun haben, die haben nämlich bisher nur 500 Millionen Downloads. Es geht zwar im Moment schnell, aber das könnte trotzdem noch ein paar Takte dauern, bis die dann in den exklusiven 1-Milliarden-Club aufgenommen wurden. Nee. Ja, Yotaphone, muss man aufpassen, wie man das ausspricht, ja. Das Yotaphone, das wurde von der Presse gerüchteweise Sailfish zugewiesen. Das heißt also, dass angeblich hier hat der einen künstlichen Fingernagel oder nein, das ist nicht sie, okay. ja, dass dieser dieser Smartphone-Hersteller Yota eben für die neueren Geräte Sailfish OS benutzen wird. Das ist falsch. Ich weiß zwar nicht genau, wie das Gerücht aufkam, aber definitiv wird das Yota Phone weiterhin auf Android setzen. Ja, das ist jetzt also deutlich geworden. Yota Phone hat es klar gemacht, dass eben Android da das OS bleibt und dass kein Sailfish OS auf den neuen Geräten ausgeliefert wird. Ja, dann noch etwas, was ich heute ja, eigentlich habe ich es ursprünglich im Google Watch Blog gelesen, habe mich aber total geärgert. Der Originalartikel war auf androidpolice.com, ja. Und im Gegensatz zum Google Watch Blog haben die bei Android Police dann auch die Überschrift richtig gestellt, ja. Die hatten nämlich ursprünglich geschrieben, dass die Datengrenze oder der Speicherplatz bei Google Fotos eben doch limitiert ist und nicht, wie Google sagt, unlimitiert. Ja. Das ist aber falsch. Das war also, es ist nicht limitiert. Offenbar war da ein Bug zugange und der wurde bereits gefixt. Also keine Panik, keine Speicherlimitierung bei Google Fotos. Punkt aus Ende. Und wahrscheinlich werdet ihr dieses falsche Gerücht immer und immer wieder hören, ja, weil nämlich zum Beispiel Seiten wie das Google Watch Blog sich da einfach aus was für Gründen auch immer weigern, die Überschrift einfach zu ändern. Und es ist nun mal so, dass die Leute größtenteils nur die Überschrift lesen und dann lesen die, ja, Google hat mal wieder in Anführungszeichen, ja, gemauschelt und das ist gar nicht unlimited, ja. Ist unlimited und wer was anderes sagt, ist falsch informiert. Ganz einfach. Es war nur ein einfacher Bug. Und der ist eben hochgeladen. Entschuldigung, der ist eben gefixt worden. Ja, es war nämlich so, dass jemand ausprobiert hat, 70.000 Bilder hochzuladen. Und dann auf einmal ging es nicht mehr. Dann hat er Speicher gekauft, dann ging es wieder. Dann war der auch voll, hat er nochmal mehr Speicher gekauft und dann ging es auch wieder. Ja, offenbar war da einfach eine Abfrage falsch. Ja, und das ist eben jetzt geändert worden. Interessant, dass es übrigens so lange gedauert hat, bis es überhaupt mal aufgefallen ist. Ja, andere haben nämlich das schon hochgeladen, keine Ahnung, haben schon so viele Bilder hochgeladen, keine Ahnung, wieso das jetzt bei diesem passiert ist. Aber wie gesagt, ein Google Sprecher hat dann gleich gesagt, okay, dass das Problem eben jetzt behoben ist. Zack, Ende. Oh, Ruhe jetzt mit den Gerüchten. Dann ist mir noch positiv aufgefallen, dass Sony Z3 Plus, ja. Ich habe mal einfach die Sony-Seite verlinkt, weil ehrlich gesagt, die Testberichte gingen mal ein bisschen auf den Senkel. Da wurde zum Beispiel, also Android Central, normalerweise die Seite meiner Wahl bei Testberichten, ja, aber diesmal hat da wirklich jemand daneben gehauen, ja. Und zwar mit der Aussage zum Beispiel als Negativpunkt, weil ein Screen Protector drauf ist, dazu sage ich gleich noch was, ein Screen Protector drauf ist von Werk ab, bei dem man die Fingerabdrücke sieht. So. Also das ist nicht dieser alte Screen Protector, der mal bei den Sony-Handys drauf war, sondern das ist einer, den kann man einfach abmachen. Ich weiß nicht, warum das als großer Negativpunkt drauf gemacht wird. Wenn eine Firma so lieb ist und gleich den Bildschirmprotektor, ja, den Screenprotektor gleich drauf macht, ja, den kann man einfach abziehen. Das ist ein ganz normaler Screenprotektor. Gut, das als Negativpunkt bei der Bewertung zu machen, das halte ich für einfach blödsinnig. Ja, so. Dann ist auch noch was gewesen, und zwar Berichte über Wärmeprobleme. Das ist natürlich eine schwierige Sache, weil es scheinen hier wie sagt man, Produktionsreihen auf dem Markt zu sein. Nicht alle haben dieses Problem mit dieser überhitzten Kamera. Die diesen haben natürlich sehr, sehr schlechte Karten, weil das ist natürlich absolut unschön. Ja. Aber ansonsten ist das Gerät doch ziemlich gut dabei, würde ich mal sagen. Ja, das ist ein 64-Bit-Qualcomm-Prozessor, Snapdragon 810, Octa-Core. Ja, also richtig schön schon mal. Wasserdicht und staubfest für nach IP65 und IP68. Die Kamera hat einen 20,7 Megapixel XMORS Chip drin und kann dann entsprechend auch 4K-Video aufnehmen. Offenbar ist es so, dass da keine aktive, wie nennt sich das, OIS drin ist, also so eine optische Bildstabilisierung. Ja, aber auch das kann ich jetzt so nicht genau bestätigen. Da ist ein sogenannter Steady Shot, ja, mit integriert, was immer das auch heißen soll. 5-Megapixel-Kamera Front-Facing ist auch in Ordnung. 5,2 Zoll 1080p Display. IPS Triluminous, ja, mit 700 CD Brightness, und das ist gar nicht schlecht. Da kann man auch noch in einer hellen Umgebung noch genug erkennen. 2930 mAh Akku ist auch ganz gut, hält nämlich dann Sprechzeit bis zu 17 Stunden oder Benutzungszeit, Standby-Zeit 590 Stunden, aber das ist ja interessant. Musik zum Beispiel 91 Stunden und Video-Playback 580 Minuten lang am Stück. Ist ja gar nicht so schlecht. Vor, ja. Also so, die Spezifikationen hören sich da halt sehr, sehr gut an. Wie gesagt, wasserfest, das ist auch eine schöne Sache. Und ich denke mal, man kann sicherlich sagen, dass das ein ganz ordentliches Gerät ist. Auch Remotes, PS4 Gaming ist da möglich. Das Remote Play funktioniert bei diesem Gerät. Und ja, die Prozessor-Power ist schon richtig gut. Übrigens 3 GB Hauptspeicher haben wir da genau dasselbe Problem natürlich. Also ihr seht auch hier, nichts ist perfekt. Ja. Kann hier auch den 64-Bit-Prozessor nicht ganz ausreizen. LTE Kategorie 6, 300 Megabit Sekunde ist ja auch nicht schlecht. Ja. Ja. Also im Prinzip ist es schon ein nettes Teil, was man da sicherlich mal in Augenschein nehmen kann. Jo, dann haben wir noch ein Asus Pegasus 2. Das soll im September kommen, allerdings in China. Also das Teil finde ich ja wirklich mal interessant. Gut, das Design, das erinnert mich wieder an irgendwas. Ja, also naja, okay, das sage ich jetzt nichts dazu. Aber das Design vom Handy her, also nee. Ne? Aber ansonsten muss ich sagen, auch hier kommt ein Octa-Core-Prozessor Snapdragon 615 zum Einsatz, 64-Bit, 1920x1080, 5,5 Zoll Display, also auch schon mal von der Größe her ganz okay. 3,3 GB RAM, ne, wie immer, ne, 1 GB mehr, dann wäre es ganz gut gewesen. 16 GB bzw. 32 GB interner Speicher, 3030 mAh Akku, 13 Megapixel Kamera hinten, 8 Megapixel Kamera Front-Facing. Und natürlich das Asus Zen UI drauf. Das kann man als Vorteil oder als Nachteil sehen, ja, ganz klar. Zum Glück kann man das mit dem entsprechenden Launcher ja hier dann ändern. Ja. Gut. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass das Gerät auch außerhalb von China rauskommt, denn das scheint ja schon mal vielversprechend zu sein. Also von Asus muss ich sagen, ist das ganz top hier. Von der Leistung, und naja, es wäre auf jeden Fall mal eine schöne Alternative zu den anderen Teilen, was man hier momentan bei uns bekommt. So. Gut, dann komme ich mal zu den Community-Sachen. Nexus 6 ist im Angebot. Das hat der Matt Spike geschrieben, und naja, also ich muss sagen, er schreibt also Hallo und Rio, wirst du da schwach? Nexus 6 im Angebot. Nee, eher nicht, sage ich mal dazu, weil das Nexus 6 ist eben schon wieder, Entschuldigung, wenn ihr Nexus 6 habt, veraltet. Ja, ist nicht mehr auf dem technischen Stand, wo ich dann sagen würde, das würde ich mir zu dem Preis kaufen, auch nicht zu dem reduzierten Preis natürlich. Ja, das meine ich ja damit. Also, dass ich ein Gerät kaufe, was schon ein Jahr auf dem Markt ist, fast, das kann man vergessen. Das werde ich nicht mehr machen. Ja, das hatte ich schon mal gemacht, und das ist in einer Katastrophe ausgeartet, ja. Weil, also ich brauche jedes Quäntchen Power, weil ich eben auch alle neuen Apps installiere und installieren will und deswegen muss das also beim Kauf top sein. Ja, und das nützt mir dann gar nichts, wenn das Teil schon ein Jahr auf dem Markt ist, dann kann ich es noch ein Jahr nutzen, dann kaufe ich ein neues. Das geht nicht. Ja. Das können Leute machen, die sagen, okay, Geld ist mir doch egal, ja. Ich kaufe mir, wenn es sein muss, alle paar Monate ein neues Handy, dann ist es in Ordnung, ja, aber also das ist nicht so meine Sache. Also ich gewöhne mich schon ein bisschen an das Gerät und ich merke dann aber, dass es dann irgendwann auch in die Knie geht, ja. Und dann ist es das untrügliche Zeichen, jetzt braucht man ein neues und ich merke es immer wieder. Man muss die Geräte, ähnlich wie beim PCs, am Anfang voll so kaufen, dass sie einfach die volle Leistungsfähigkeit haben und weil schon in einem Jahr haben sie nur noch die Hälfte von dem, was man braucht. Oder sagen wir mal, die Hälfte von dem, was man sich ursprünglich gekauft hat und gedacht hat an Leistung, ja. Und nach 2 Jahren ist es dann schon so, dann laufen gerade noch die Google-Apps, wenn man Glück hat, zufriedenstellend, ja. Und selbst das ist nicht immer gesagt. Das habe ich auch schon mal gesagt, da immer wieder gern das Xperia Solar mal als Beispiel gebracht. Damals ein super Gerät, als es rauskam und schon nach etlichen Monaten kamen dann ein paar Updates mit Google Maps und dann ging noch nicht mal mehr Maps drauf, weil es einfach überfordert war. So. Und das kann jederzeit auch wieder passieren. Jetzt kommen wieder einige neue Apps und Android M wird kommen und da gibt's ja dann, wenn Google sagt, okay, 2 Jahre mindestens Updates, ja, dann ist das Gerät 1 Jahr auf dem Markt, dann kriege ich noch 1 Jahr Update. Nein, danke. No, no, no. Und ja, auch die 3 Wünsche auf einmal, das geht nun wirklich nicht, ja. Tja, 3 Wünsche reichen nicht, lieber Metz Bike, und obendrein muss es auch noch technisch perfekt sein. Und das ist auch machbar, wenn man eben das neueste und beste Gerät holt, das auf dem Markt ist, ist eben das, was technisch geht, ja. Und dann hat man eben 1 Jahr mal vielleicht Ruhe damit und dann gibt's wieder Kopfzerbrechen. Nach 2 Jahren braucht man dann neues. Ja. Genau. Ja, das ist halt alles nicht so einfach. Ne? Material Design, für Material Design nochmal Zahlen. Ja, da zeigt sich der Metzbike natürlich großzügig. Nochmal Zahlen für Material Design. Hab kein Problem damit, weil gute Arbeit geleistet wurde. Hab den Classic gekauft und mir nun die neue Version. Gibt viele File Explorer, hab mich aber an diesen gewöhnt. Gesprochen wurde darüber über Solid Explorer File Manager. Nun, wenn also nur das Design ein Unterschied wäre, also Material Design, dann erwarte ich eigentlich ganz einfach, dass es kostenlos ist, dass es ein kostenloses Update ist. Ganz einfach, das erwarte ich. Ja. Wenn natürlich noch andere massive Funktionsänderungen und kompletter Umbau von der von dieser App oder mit dieser App gemacht wurde, dann kann man das schon eher verstehen. Aber so ein richtiger Fan davon bin ich nicht, weil wenn ich mir eine App kaufe, dann sollte die weiterentwickelt werden, ansonsten muss der Hersteller eben eine neue App machen. Ja? Und wenn dann diese neue App im Prinzip die alte App ist, nur angepasst an das aktuelle Design, dann ist es bei mir schon knapp am Betrug vorbei. Ja, ich weiß, natürlich die armen Entwickler wollen natürlich auch Geld verdienen, ja genau, aber die armen User wollen kein Geld ausgeben. Genau, so sieht's aus. Ja, laut FM, dazu habe ich noch einen kleinen Nachtrag, und zwar die Music Streams, um das richtig zu stellen, ja, das war richtig, dass mich hier nochmal drauf hingewiesen wurde, die Music Streams sind also nicht es sind nicht irgendwelche Radiostationen, sondern die sind von sogenannten, Ich nenne sie jetzt einfach mal Moderatoren, auch wenn die hier offenbar nicht reden, da drin, zusammengestellt, ja, das Musiksystem. Ich habe das vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt, aber es ist tatsächlich halt so, dass bei mir eben genau das Problem ist, ja, wenn so ein Radio mit einer Autorotation spielt, ist es mir eigentlich Jacke wie Hose, weil meistens hier diese handverlesene Auswahl, ja, da bin ich dann angewiesen auf den Musikgeschmack von demjenigen, der das auswählt, und für fast nie entspricht der Musikgeschmack von mir oder von jemand, der das so auswählt, ja. Also ganz einfach deswegen, weil ich halt einen sehr ausgefallenen, weil manche Leute sagen, auch komischen Musikgeschmack habe, ja. Und ich auch sehr, sehr genrebezogen bin. Das heißt, ich möchte, wenn ich zum Beispiel jetzt von Trance rede, dann ist zum Beispiel eben kein, was weiß ich, Commerz-Trance. Also das ist einfach furchtbar. Ja, das muss dann schon ein bisschen progressiver sein zum Beispiel. Und es endet meistens damit, dass die Leute dann sagen, ja, was ist denn das? Das ist ja nur Bum Bum. Ja. Oder zum Beispiel bei, ich bin J-Pop-Fan auch, ja, dann müssen die piepsischen Stimmen halt auch mal ran, ja, und aber nur, ja, und spätestens nach einer Stunde jammern dann auch da die Leute, um Himmels Willen, jetzt, ich will doch endlich diese Frequenzen, Hilfe, ein bisschen weiter runtersetzen, nein, wie sind denn die so hoch? Ist noch gar nichts, ich bin Miku Hazune-Fan, also von daher, es ist, ja, unmenschlich ist das. Gut, aber wie auch immer. Laut FM, aber zumindest mal der Trance-Channel hat mir sehr, sehr gut gefallen davon. Ja, und das soll schon was heißen. Habe ich sogar länger als 20 Minuten gehört, ohne abzuschalten. Ja, das ist äußerst selten bei mir. Und das Problem ist nur eins. Die Android-App ist Mist. Entschuldigung, dass ich so ganz klar sage, die ist Mist. Ich weiß nicht, ob das auffällt. Vielleicht ist es noch nur auf einigen Geräten so, auf einigen Android-Geräten. Davon gehe ich einfach mal aus, schon könnte man mit der App eigentlich nichts anfangen. Aber so alle 20 bis 40 Sekunden, ja, gibt es einen Aussetzer, und zwar einen richtigen Aussetzer. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hören das auch nicht alle Leute, ja, aber für mich ist das ist unmöglich. Das geht nicht. So kann ich keine Musik hören. Ja. Das ist vielleicht, weil ich auch sehr rhythmusbetonte Musik höre, und da ist so ein Aussetzer, bringt alles, macht das komplette Lied kaputt. Ja? Und wenn es dann in einem Lied drei oder vier Aussetzer gibt, das geht gar nicht. Ja? Kann nicht sein. Kann ich leider nichts mit anfangen. Ist aber auch ein Problem bei einigen neueren Apps mittlerweile. Ich glaube, da ist irgendwas im Argen mit der Sound-API von Android. Die habe ich langsam mit Verdacht. Oder vielleicht, weil die Programme das genau nicht nutzen, diese Sound-API, und die alte Methode eben nicht mehr zuverlässig funktioniert. Kann ich nicht sagen. So tief in der Interna des Entwickelns bin ich da nicht drin. Ich weiß nur, dass ich die App bei mir nicht benutzen kann, ohne dass ich die Krise kriege. Boom. So, Rovers. Das ist die App der Woche, Rovers. Nein, ihr müsst jetzt keine Geländewagen suchen, sondern das ist ein Launcher. Naja, ein Launcher ist eigentlich auch falsch. Der nennt sich zwar Rovers Floating Launcher. Ich hätte auch schon Hoffnung, dass es tatsächlich ein Launcher ist, aber nein. Es ist nur ein, naja, sagen wir mal, so ein Button, der eben in dem gewohnten Launcher, den man hat, eben positioniert ist. Und wenn man da drauf drückt, dann klappen sich hier dann entsprechend Kreise auf, wo dann man die entsprechenden Funktionen, die man vorher festgelegt hat, auswählen kann. Trotzdem, dass es jetzt kein echter Launcher ist, finde ich das als Ergänzung zu einem guten Launcher doch ziemlich nett. Und man kann da einiges machen an Einstellungen. Vor allem mit der Pro-Version. Also es gibt erstmal eine kostenlose Version, die man sich installieren kann. In der App könnte man sich dann auch noch Zusatzsachen kaufen. Das Komplettpaket kostet zum Beispiel 2,99. Dann kann man alles damit machen, um zum Beispiel die Farben von den Icons zu ändern, auch das Aussehen der Icons selbst, also die Grafik des Icons, und. Man kann auch das alles in Folder packen, so dass man eigentlich alles schön erreichen kann. Von diesen Bubbles, sage ich mal, von diesen Blasen, naja, Blasen ist eigentlich falsch, von diesen Knöpfen, ne, die da eben dann auftauchen. Und also für Leute, die viele, also einige Apps haben, die sie immer wieder benutzen, ja, ist das der schnellste Weg, um an die Apps ranzukommen, ohne dass jetzt hier das Screen voll gepflastert ist mit Icons. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht haben, ne? Aber dafür ist natürlich dieses Teil recht interessant. Nachteil ist eben, dass es kein echter Launcher ist. Das bedeutet, es wird doppelt Speicher verbraucht. Einmal für den Launcher, den man sowieso schon drauf hat, und einmal dann für dieses Floating-System, das eben oben drüber liegt. Schade eigentlich. Ich hätte mir gewünscht, dass das einfach ein echter Launcher wäre. Dann hätte es Potenzial gehabt, um tatsächlich meinen den Google Now Launcher, den ich testweise mal drauf habe, hier auch abzulösen. Ja, der Launcher, der hier stammmäßig bei ist, gefällt mir nicht. Tja. Voice Commands ist übrigens auch eine schöne Funktion, die integriert ist, auch Flashlight, alles das kann man direkt mit zum Knopf steuern. Dafür gibt es eben diese Knöpfe. Also nicht nur einfache App-Knöpfe, um die Apps zu starten, sondern es gibt auch noch mit zum Beispiel Batterieanzeigen, so Knöpfe je nach Batterieanzeige. Oder nach Batteriestand ändert sich das, wie gesagt, für Voice Command Search, ja, und auch ein Vorsicht damit Clear RAM-Funktion, ja. und. Also ist eigentlich ganz schön, ganz nett und deswegen, ja, App der Woche, Rovers Floating Launcher. Und damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Informationen habt, nur her damit. Ihr könnt mich erreichen. Uncast, Google Plus, einfach oben Uncast eingeben und schon findet ihr die Uncast Community. Dort könnt ihr alles loswerden, ja, oder die Links und Informationen aufrufen, das könnt ihr dann tun unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Bitte daran denken, immer die Mehrzahl eingeben, thenetcasts, es sind dran, sonst landet ihr irgendwann. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!